Ein Schritt, dem entgegenzuwirken, besteht für uns darin, anzuerkennen, dass Rassismus noch völlig normal und weiter verbreitet ist, als viele von uns annehmen. Dass auch Biofleisch, E-Autos oder ein Taz-Abo keine wirksamen Impfstoffe sind. Um Rassismus wirksam bekämpfen zu können, müssen wir ihn also zunächst einmal normalisieren. Nicht in dem Sinne, dass wir ihn gutheißen, sondern indem wir schlicht anerkennen, dass er Alltag ist. Erst die Einsicht, dass rassistische Impulse in vielen weißen Menschen unterschiedlich stark, aber doch täglich wirksam sind, ermöglicht es uns, dass wir uns diesen Impulsen stellen. Erst wenn wir uns eingestehen, dass Rassismus nicht nur ein Problem der anderen, der Nazis, der Rechtsextremen, der AfD ist, machen wir den Weg frei zu einer gerechteren und faireren Gesellschaft. Für diesen ersten Schritt bedarf es einer gewissen Impulskontrolle. Die Ansage, in vielen von uns stecke wenigstens ein bisschen Rassismus, dürfte in nicht wenigen eine mitunter wütende Abwehrreaktion auslösen. Rassist? Ich? Wir kommen aber nur weiter, wenn wir diesen Gedanken zulassen und der Selbstanalyse eine Chance geben. Denn wenn wir Rassismus zurückdrängen wollen, müssen wir bei uns anfangen. Wir, die wir das Privileg haben, Rassismus ausblenden zu können, weil uns unsere äußerlichen Attribute in die Mehrheitsgesellschaft einsortieren. Wir müssen uns dieses Themas annehmen, auf uns selbst schauen und lernen. Selbstbeobachtung ist mitunter schmerzhaft. Viele von uns haben täglich rassistische Impulse, oft genug, ohne dass es uns bewusst ist, und selbst dann, wenn wir in bester Absicht handeln. Entscheidend ist jedoch nicht das Motiv, sondern die Wirkung einer Handlung. Und wenn diese Handlung andere Menschen verletzt, herabwürdigt, ausgrenzt, ausblendet, wenn sie rassistische Strukturen festigt und fortschreibt, tragen wir dafür Verantwortung. Was spüren und denken wir beim Anblick von Menschen, deren Aussehen oder Namen von dem abweichen, was uns geläufig ist? Welcher Gedanke durchfährt uns, wenn wir einen türkischen Namen auf einem Klingelschild unseres Wohnhauses sehen? Welche Impulse spüren wir, wenn asiatisch aussehende Frauen perfektes Deutsch sprechen? Was denken wir spontan, wenn wir eine Gruppe afrikanischer junger Männer sehen? Der Rassismus hat seine Erscheinungsformen oft geändert. Die christlichen Kreuzzüge sind Geschichte. Klassischer Kolonialismus wurde beendet, auch wenn koloniale Strukturen bis heute überlebt haben. Die Sklaverei wurde so gut wie abgeschafft und staatlich sanktionierte Apartheid überwunden. Aber das grundsätzliche Konzept einer Hierarchie zwischen Ethnien, etwa eines natürlichen Machtgefälles von weiß nach schwarz oder von europäisch nach asiatisch, einer Überlegenheit des globalen Nordens gegenüber dem Rest der Welt, lebt weiter. Die Selbstbezeichnung Schwarz, schreiben etwa Alice Hasters und Tupoka Ogette, meint weder die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe noch eine Hautpigmentierung, sondern beschreibt eine Identität. Ich bin von Rassismus betroffen. Umgekehrt gilt, wenn wir uns zur weißen Mehrheitsgesellschaft zählen, heißt das vor allem, wir sind nicht direkt von Rassismus betroffen. Wir haben das Privileg, dass unser Alltag nicht durch Rassismen bestimmt wird. Wir haben das Privileg, uns nicht mit Rassismus befassen zu müssen. Wir sollten es aber tun. Und tun es auch. Manchmal. Und immer freiwillig. Nicht etwa, weil wir dauernd gefragt werden, ob wir auch wirklich nach Deutschland gehören. Rassistische Einteilungen überlebten lange in vielen Zusammenhängen. In Filmen, Büchern, Sprache, Alltagsgesten. Auch in staatlichen Institutionen und seriösen Medien. Wie selbstverständlich gingen JournalistInnen und ErmittlerInnen zum Beispiel jahrelang davon aus, dass die migrantischen Opfer der rechtsradikalen Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, eigentlich nur von anderen Eingewanderten ermordet worden sein konnten. Dieser Kurzschluss mündete im Unwort des Jahres 2011, Dönermorde. Sich nicht mit Rassismus beschäftigen zu müssen, ist allein schon ein Privileg. Wenn ich dauernd gefragt werde, wo ich herkomme, komisch angeschaut werde, wenn ich ein Restaurant betrete, ich fragen muss, ob ich die Wohnung nicht bekommen habe, weil mein Name nicht deutsch klingt, dann habe ich keine Wahl.